Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. 40 Jahre nach Watergate. Whistleblowing immer noch nicht gesetzlich geschützt. Heute vor genau 40 Jahren beschloss der US-Senat die Einberufung eines Untersuchungsausschusses in der Watergate-Affäre. Anlässlich dieses Jahrestags fordert die Piratenpartei Deutschland von der Regierungskoalition mehr Konsequenz beim Schutz von Menschen, die ohne Preisgabe ihrer Identität Missstände in Politik und Unternehmen öffentlich machen. Obwohl sich Bundeskanzlerin Merkel gegenüber den G20-Staaten verpflichtet hatte, bis Ende 2012 einen gesetzlichen Whistleblower-Schutz zu schaffen und umzusetzen, werden entsprechende Gesetzesvorschläge weiterhin von der Regierungsmehrheit blockiert. Whistleblowing bringt Licht ins Dunkel und ermöglicht es, Missstände abzustellen und Täter zur Verantwortung zu ziehen. Menschen, die über Informationen zu Missständen in politischen Institutionen und Unternehmen verfügen, müssen dazu ermutigt werden, diese öffentlich zu machen. Es ist unerträglich, wenn diejenigen, die sich als Whistleblower für die Einhaltung des Rechts einsetzen, hierfür vom Staat und seinen Institutionen nicht effektiv geschützt oder gar bestraft werden, kritisiert Markus Komper, Rechtsanwalt und nordrhein-westfälischer Bundestagskandidat der Piratenpartei Deutschland. Auch hierzulande hat sich Whistleblowing als wichtige Informationsquelle für investigativen Journalismus etabliert. So wurde 2012 die geheimen Berliner Wasserverträge geleakt, bei denen Politiker und Wissenschaft zum Nachteil der Steuerzahler konspirierten. Ich habe noch keinen glücklichen Whistleblower kennengelernt, ergänzt Komper, der unter anderem den Whistleblower-Netzwerk e.V. berät. Praktisch alle Whistleblower, mit denen ich zu tun hatte, haben ihren Arbeitsplatz verloren, manche sogar ihr Vermögen. Die Piratenpartei Deutschland spricht sich in ihrem Grundsatzprogramm für den gesetzlichen Schutz von Whistleblowern als wichtiges Korrektiv in jeder freien und demokratischen Gesellschaft aus. Ein ausführlicher Beitrag ist auf der Website der Piraten verfügbar. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.